Hallelujah von Deep Purple. Zusammen mit Gitarrist Ritchie Blackmore, Bassist Roger Glover, Schlagzeuger Ian Paice und Sänger Ian Gillan schuf Gründungsmitglied John Lord in den 70er Jahren den unverkennbaren Sound einer der erfolgreichsten Rockbands der 70er Jahre. Sein Keyboardspiel war mehr als nur Begleitung. Die Orgel war erstmalig ebenbürtig mit den typischen Instrumenten einer Rockband. John Lord bildete zunächst sogar eine Einheit mit dem als schwierig geltenden Blackmore. Certainly in the early days, Richie and I were definitely singing from the same song sheet. Ja, wir verstanden uns in der Anfangszeit in allen Belangen prächtig. Erst später kamen die Schwierigkeiten, weil Richie zu keinen Kompromissen mehr bereit war. Das ist letztlich für jede Band tödlich. There was never any compromise. There was never any possibility of compromise. Angefangen hatte John Lord in der Rhythm-and-Blues-Gruppe The Artwoods, um während der Hippie-Ära mit den Flowerpot-Men auf Tournee zu gehen. Schon bald nach diesem kurzlebigen Intermezzo gründete Lord Deep Purple und komponierte das aufsehenerregende Concerto for Group and Orchestra, das 1969 in der Royal Albert Hall aufgeführt wurde. I was the first man to write a piece specially for rock bands. Ich war wohl der erste Rockmusiker, der so etwas komponierte, und es entsprach wohl dem Zeitgeist. What? The Zeitgeist. You want to lead as your heart would have you do. Nach der zwischenzeitlichen Auflösung von Deep Purple schloss sich John Lord dann zeitweilig der Band Whitesnake an und veröffentlichte sogenannte Side-Projects wie Windows und Sarabande mit Eberhard Schöner und seinem Orchester. Damit kehrte er zu den musikalischen Anfängen seiner Kindheit zurück, als er klassischen Klavierunterricht bekam. That's how I started to play. I was 5 or 6 years old when my father started me playing the piano. Mein Vater ließ mich seit meinem 6. Lebensjahr Piano üben. Und je älter ich wurde, desto größer wurde mein Bedürfnis, wieder Klassik statt Rock zu spielen. As I've got older, my need to play hard rock in a hard rock band has diminished. If you're leaving, close the door. So war es konsequent, dass John Lord im Jahr 2002 seinen endgültigen Abschied bei Deep Purple nahm, auch wenn ihm dieser Entschluss entsprechend schwer fiel. It was one of the most traumatic events of my life to leave something that was so very close to me. Es war beinahe ein traumatisches Erlebnis, diese Band zu verlassen. Deep Purple hatte schließlich den Großteil meines Lebens ausgemacht. Deep Purple had been an enormous part of my life. The major part of my life. Doch auch nach dem Rückzug von Deep Purple blieb John Lord aktiv. Im Herbst 2004 gewann er für sein Album Beyond the Notes die ehemalige ABBA-Sängerin Frida, mit der die Familie seit langem befreundet ist, als Sängerin. Dass er den sogenannten Blue Notes treu blieb, bewies er während der Aufnahmen mit den Hoochie Coochie Men und bei Clubkonzerten des John Lord Blues Projects, das jetzt nach seinem Tod von Schlagzeuger Pete York weitergeführt wird.